Deutschlandfunk. Kommentar von Christiane Kesch. Ihr Thema: Macrons französische Agenda in Europa. Der Präsident stand mit dem Rücken zur Wand und trat die Flucht nach vorn an. Tagelang hat Emmanuel Macron persönlich mit Bürgern und Mandatsträgern bis ins letzte Detail von lokalen Umgehungsstraßen diskutiert. Am Ende nun sollten konkrete Vorschläge folgen. Wie will die Regierung auch unter dem Druck der anstehenden Europawahlen das Land besser aufstellen, das viele als heillos zerrissen wahrnehmen? Die Ausbeute an Neuem oder Konkretem ist dürftig. Macron geht mit einem Sammelsurium an Maßnahmen auf die Gelbwesten zu. Die Einkommenssteuer deutlich senken, die Renten der Inflation anpassen, eine Mindestrente von 1.000 Euro. Die vielen Rentner unter den Gelbwesten werden sich freuen. Dass Schulen und Krankenhäuser auf dem Land nun doch nicht wie eigentlich geplant geschlossen werden sollen, klingt auch gut, gerade für die, die sich zu Recht oder zu Unrecht abgehängt fühlen. Beamte aus Paris ins Land zu schicken, den Gemeinden mehr Kompetenzen zu übertragen, passt dazu. Die von Macron vorgesehenen sogenannten France Service, die mehrere öffentliche Dienstleister wie Post oder Krankenversicherungen unter einem Dach vereinen sollen, könnten etwas bewirken gegen das weit verbreitete Gefühl des Vergessenseins. Allerdings nur, wenn diese Häuser finanziell besser ausgestattet werden als ähnliche Einrichtungen, die es bereits gibt. Fraglich ist also, was all das kosten wird. Auch die angekündigten Steuererleichterungen für die, die arbeiten, wie es Macron zugespitzt formulierte. Mittelschicht und Geringverdiener haben vielleicht bald mehr Geld in der Tasche. Aber ist das auch gut für die französische Haushaltslage und für die Unternehmen, denen Steuervergünstigungen gestrichen werden sollen, um die Erleichterungen der Bürger zu kompensieren? Wenn Macron dann auch noch sagt, dass die Staatsausgaben sinken müssten, wirkt das wie die Quadratur des Kreises. Kann es da reichen, die Anzahl der Parlamentarier zu senken oder den Franzosen anzudeuten, sie müssten vielleicht doch länger arbeiten? Etwas Symbolik kam da gerade recht. Die Eliteschule ENA wird nun das Bauernopfer einer Gesellschaft, in der ein großer Teil des Landes der Eliten überdrüssig geworden ist. Dabei lässt Macron unter den Tisch fallen, dass daran nicht die ENA schuld ist. Deren Gründungszweck war eigentlich die Erneuerung der französischen Verwaltung nach der desaströsen Erfahrung der deutschen Besatzung. Vielmehr bietet das französische Bildungssystem generell den unteren sozialen Klassen viel zu wenig Aufstiegschancen. Die Hardliner unter den Gelbwesten wird Macron mit all dem nicht überzeugen. Sie scheinen für Argumente der Vernunft ohnehin unzugänglich. Wenn man genau hinschaut, hat der Präsident ein paar Reformvorhaben bekräftigt, die er seit langem auf dem Zettel hatte. Jetzt kann er sie als Zugeständnisse an die aufgebrachten Demonstranten verkaufen. Das ist geschickt. Vor dem Hintergrund des begonnenen Europawahlkampfs zieht Macron die Karte der Sicherheit. Er will eine fundamentale Reform des Schengen-Raums. Dieser, so das harsche Urteil des Präsidenten, funktioniere nicht. Er wünscht sich ein Europa, das seine Grenzen schützt. Der extrem rechte Rassemblement National, der Macrons La République en Marche in Umfragen zur Europawahl dicht auf den Fersen ist, lässt grüßen. Und seinem Unmut über das Europa, von dem er so wenig Unterstützung erfahren hat, macht Macron dann auch noch Luft. Die Vorteile eines grenzenlosen Reisens mitnehmen, aber bei der Verteilung von Flüchtlingen nicht mitmachen, geht für ihn nicht. Manche Mitglieder müssten gegebenenfalls den Schengen-Raum verlassen. Ohne ihn zu nennen, gilt diese Ansage Macrons europäischem Widersacher, Ungarns Premier Viktor Orban. In Bezug auf die deutsche Kanzlerin, die ihm bei seinen Reformvorschlägen für Europa eher die kalte Schulter gezeigt hat, gibt Macron die Konflikte zu, auch wenn er sie als fruchtbare Konfrontationen bezeichnet. Unterm Strich ist Macrons Reaktion auf die Proteste der Gelbwesten nicht der große Wurf. Es verfestigt sich das Bild eines Präsidenten, der an vielen Fronten kämpft. Und so versucht Macron, es allen ein bisschen recht zu machen und gleichzeitig seiner Reformpolitik treu zu bleiben. Ein schwieriger Spagat. Sie hörten den Frühkommentar von Christiane Kesch.